Ohne Zweifel bin ich auf der Spur, dachte Kerwi. Diese neuen Kleider und Fuhrwerke sind lauter Gaben des Teufelchens. Und diese frohen Gesichter sind die Gesichter von Menschen, die ihren Profit gehabt und sich selber vor dem verfluchten Ding in Sicherheit gebracht haben. Wenn ich bleiche Wangen sehe und Seufzen höre, dann werde ich wissen, dass ich dicht bei der Flasche bin. So geschah es zuletzt, dass er mit einer Empfehlung an einen Weißen in die Britanniastraße gewiesen wurde. Als er vor die Tür kam, ungefähr um die Zeit des Abendessens, waren da die üblichen Anzeichen von einem neuen Hause und neuen Garten und elektrischem Licht, das durch die Fenster strahlte. Als aber der Besitzer kam, da fuhr Keawi ein Stoß von Hoffnung und Furcht durch den Leib. Denn hier war ein junger Mann, weiß wie ein Leichnam und schwarz um die Augen, das Haar wüst um den Kopf und in seinem Gesicht ein Ausdruck, wie ein Mensch ihn haben mag, der den Galgen erwartet. »Hier ist es ganz gewiss«, dachte Kerwi. Und so gab er denn diesem Mann ganz unverhüllt sein Anliegen kund und sagte, »Ich bin gekommen, um die Flasche zu kaufen.« Bei diesem Wort taumelte der junge Weiße gegen die Wand. »Die Flasche«, ächzte er, »die Flasche zu kaufen.« Dann war es, wie wenn er erstickte. Er ergriff Keawi an einem Arm, zog ihn in ein Zimmer und schenkte zwei Gläser Wein ein. »Auf ihr wird es wohl sein«, sagte Keawi, der zu seiner Zeit viel mit Weißen verkehrt hatte. »Ja«, fuhr er dann fort, »ich will die Flasche kaufen. Wie hoch ist jetzt der Preis?« Auf dieses Wort hin ließ der junge Mann sein Glas aus der Hand fallen, sah Keawi an wie ein Gespenst und rief, »Der Preis? Der Preis? Sie wissen den Preis nicht?« »Deshalb frage ich Sie ja«, antwortete Keawi. »Aber weshalb sind Sie so bestürzt? Ist etwas nicht in Ordnung mit dem Preis?« »Die Flasche ist seit Ihrer Zeit ein Gutteil im Wert gesunken, Herr Keawi«, sagte der junge Mann stammelnd. »Nun schön, da werde ich umso weniger dafür zu bezahlen haben«, sagte Keawi. »Wie viel zahlten Sie dafür?« Der junge Mann war so weiß wie ein Betttuch, als er sagte, »2 Cents.« »Was?« rief Keawi. »2 Cents? Dann können Sie sie ja nur für 1 Cent verkaufen. Und wer sie kauft?« Die Worte erstarben auf Keawis Zunge. Wer sie kaufte, der konnte sie niemals wieder verkaufen. Die Flasche und der Flaschenteufel mussten bei ihm verbleiben, bis er starb. Und wenn er starb, musste er in die rote Höllentiefe fahren.